Hier ist Nürnberg, meine Damen und Herren. Hier ist das ausverkaufte städtische Stadion mit 45.000 begeisterten Menschen. Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit führt der deutsche Fußballmeister 1. FC Nürnberg mit 2:1 Toren gegen den Europacup-Verteidiger Benfica aus Lissabon. Und das ist ein sehr, sehr glückliches Ergebnis für die portugiesischen Gäste. Der Club in einer selten guten Spiellaune hat von Anfang an ganz klar die Schwächen der Portugiesen aufgedeckt, die sich nicht dazu bequemen können, genau den Mann auf diesem leicht gefrorenen Boden zu decken. Immer wieder klafften riesige Lücken in der Verteidigungsseite des Europacup-Verteidigers und dort hinein stießen die schnellen antrittsschnellen Nürnberger Stürmer und schufen immer wieder Gefahr und besorgten ein halbes Dutzend torreifer Chancen, sodass es gut und gerne jetzt 4 oder gar 5:1 stehen könnte. Aber das erste Tor fiel wie eine kalte Dusche über das Stadion hier in der 9. Minute für Benfica Lissabon. Ein Schlag des aufgerückten linken Verteidigers, linken Läufers Kavim, der eigentlich ja sonst Flügelstürmer ist, aber diesmal die Sonderbewachung von Maxwell Morlock übertragen bekommen hat. Dieser aufgerückte Außenläufer schoss aus etwa 15 Meter Entfernung in Richtung Nürnberger Tor. Der Ball prallte von einem Verteidigerbein ab, noch einmal vor die Füße des anlaufenden Kavim und der hatte keine Mühe, aus 8 Meter Entfernung unhaltbar flach einzuschießen. 1:0, nachdem die Nürnberger zwei große Möglichkeiten vorher hatten. Eine in der 2. Minute bereits durch Mittelstürmer Strehl, als er am Elfmeterpunkt durch Morlock völlig frei angespielt wird. Leider auf den etwas schwächeren linken Fuß, sodass er sich umständlich drehen musste. Und der Ball wird von Pereira, dem Schlussmann von Benfica Lissabon, gemeistert. In der 4. Minute noch einmal Strehl, wieder auf der gleichen Marke. Diesmal aber kommt er gar nicht zum Schuss, sondern schlägt in die Luft hinein, obwohl er wieder völlig frei ist. Und in der 5. Minute die bis dahin größte Chance für den deutschen Meister, als Linksaußen Müller in Mittelstürmerposition hineinwechselt, an dem herauslaufenden Torwart vorbeikommt, selbst aber zu viel Fahrt hat, als dass er den Ball mitnehmen könnte. Er bleibt hinter ihm liegen und er rutscht ohne Ball in das verlassene Gehäuse hinein. Also in der 9. Minute führte Benfica Lissabon 1:0, aber der Club steckte nicht auf, fand sich sofort wieder nach diesem kurzen Schock und drehte mächtig auf. In der 30. Minute passierte das 1:1. Flachenecker, dieser unberechenbare Scharfschütze auf dem rechten Flügel des deutschen Meisters, nahm aus 20 Meter Entfernung den Ball voll auf und jagte ihn flach ins lange Eck hinein. Pereira stand wie angewachsen in der Tormitte, rechnete wahrscheinlich damit, dass dieser Ball am Pfosten vorbeistreichen würde, aber er setzte sich genau in das Eck hinein. Damit war der Gleichstand wiederhergestellt. Die Nürnberger hatten sofort mehr vom Spiel und in der 38. Minute gingen sie voll auf verdient mit 2:1 in Führung durch Mittelstürmer Strehl. Ein 40 Meter Sololauf des Linksaußen Müller, der nach langer Pause wieder in der ersten Mannschaft dabei ist. Er hatte Nerven genug, den Ball mustergültig über die gesamte Breite des Tores, über den gegnerischen 16 Meter Raum hinwegzuheben, genau vor die Füße des mitgelaufenen rechten Flügelstürmers Flachenecker. Der lockte den Torwart Pereira auf sich zu, schob den Ball nach innen in Richtung Elfmeterpunkt und dort war Strehl zur Stelle und hatte keine Mühe, flach einzuschieben. Das waren die Treffer bisher, meine Damen und Herren. Dann gab es in der 40. Minute ein wunderschönes Durchspiel des gesamten Clubsturms. Anschließend eine lange Maßvorlage für den Halbstürmer Wild. Der setzte aus 18 Meter Entfernung zum Schuss an. Pereira ließ den Ball abprallen. Wild setzte an zum Nachschuss und wurde ganz grob umgelegt vom Schlussmann der Portugiesen mit dem Gesäß in den Bauch hineingerammt. Und Schiedsrichter Worten aus Schottland, der bis dahin ein ausgezeichneter Leiter war, pfiff nicht Elfmeter, wie es die 45.000 und wie es auch die 11 Nürnberger Clubspieler zu Recht erwarteten. In der 41. Minute, kurz vor dem Pausenpfiff, noch eine ganz große, klare Chance für den deutschen Meister. Rechtsaußen Flachenecker umspielte den mit so viel sagenumwobenen Stopper aus Portugal, umspielte Germano und setzte den Ball maßgerecht Mittelstürmer Strehl auf den 6-Meter-Raum. Pereira stand im kurzen Eck völlig falsch. Strehl hatte das leere Gehäuse vor sich, aber auf dem glitschigen Boden fand er nicht den richtigen Stand und setzte den Ball knapp über die Querlatte. So also war das Geschehen in den ersten 45 Minuten. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ein begeisternd schönes Spiel, was wir hier gesehen haben, in dem der deutsche Fußballmeister zu einer ganz großen Form aufgelaufen ist. wie man das eigentlich insgeheim im riesigen Anhängerlager der deutschen Fußballgemeinde ja auch gehofft hatte. Die Nürnberger, wenn sie in den Punktespielen kurz vor einer so großen internationalen Begegnung schwach erscheinen, dann sind sie im richtigen Moment immer wieder topfit gewesen, schon in den früheren großen 20er und 30er Jahren. Und diese junge Garde des Clubs, die also den deutschen Meistertitel sich in diesem Jahr holen konnte gegen Borussia Dortmund, hat diese alte Tradition fortgesetzt, ist in diesem Spiel ein würdiger, großartig aufspielender deutscher Fußballmeister. Die Nürnberger spielen in der Besetzung Wabra im Tor, in der Verteidigung mit Derpfuß und Hilpert, in der Läuferreihe mit Zenger, Wienauer, Reisch und im Sturm von rechts mit Flachenecker, Morlock, Strehl, Wild und Müller. Bis auf den grippeerkrankten jungen Haseneder, die Meisterschaftsmannschaft aus Hannover. Noch die Namen der Portugiesen mit einigen Veränderungen im Tor. Der 1,85 Meter große Pereira, in der Verteidigung rechts Serra und links Cruz. Die Läuferreihe steht mit Neto, dem legendenumwobenen Germano, der aber allen Beifall und alle Anerkennung an sein Gegenüber, an Wenauer, abgeben musste, so wie man es vom Portugiesen nach allen Vorausschauen erwartete. So hat der Clubstopper gespielt und links läufert Kavem, der Schütze des einzigen Tores von Benfica Lissabon. Der Sturm der Portugiesen mit Augusto, Santana, Aguas, Coluna und Simoes. Die Torschützen, 9. Minute, 1:0, Linksläufer Kavim im Nachschuss nach Abpraller. 30. Minute, 1:1 durch Flachenecker mit 20 Meter Weitschuss. Und 38. Minute, das 2:1 für den deutschen Meister durch Mittelstürmer Strehl nach herrlicher Vorarbeit der beiden Außenstürmer Müller und Flachenecker. Die zweite Halbzeit läuft und der Ball trudelt hinüber in die Verteidigungshälfte des Europacup-Verteidigers aus Lissabon. Der versucht mit Germano einen Langpass, der von Zenger erst einmal abgedreht wird. Dann springt aber Santana hinzu und bringt den Ball gefährlich in die Sturmmitte. Da kann Aguas nur regelwidrig durch Stopper Wenauer gehalten werden, wirklich gehalten mit dem linken Arm. Und damit gibt es jetzt 20 Meter vom Nürnberger Tor entfernt eine Freistoßmöglichkeit für den Europacup-Verteidiger aus Lissabon. Ich glaube, es wird Coluna treten. Halblinke Position, die Mauer steht mit 5 Spielern, darunter auch Halbstürmer Wild. Die Nürnberger sind bis auf Mittelstürmer Strehl zurückgegangen. Schiedsrichter ist der Schotte Wharton, der bisher bis auf diese umstrittene Elfmeterszene, die ich Ihnen erst schilderte, sehr gut gepfiffen hat. Indirekter Freistoß, zu Coluna gekommen, in der Mauer hängen geblieben, dieser Scharfschuss, herausgeschlagen von Wild. Drüben aber ist aufgerückt der linke Verteidiger Cruz. Hat abgefangen, scheitert aber im Dribblingversuch an Flachenecker. Flachenecker überläuft die Mittellinie. Der deutsche Meister stürmt und ganz böses, hässliches Foul von Linksverteidiger Cruz aus Portugal. Was macht er da? Er läuft dem Rechtsaußen nach und schlägt ihm von hinten mit der Faust in den Rücken. Sofort geahndet durch Schiedsrichter Wharton. Freistoß aus 25 Meter Entfernung von Morlock. In die Gasse geschoben, aber abgefangen. Auf den linken Flügel zum aufgerückten Nürnberger Verteidiger zu Hilpert. Der ist 30 Meter vom gegnerischen Tor entfernt. Zieht den Ball auf den Rechtsaußenposten. Nein, bis zu Morlock. Morlock läuft an, aber kommt zu spät. Der Ball war etwas zu weit abgeprallt. Noch einmal Strehl. Reisch setzt sich ein, setzt sich wuchtig ein hier unten gegen die Nummer 5, gegen Netto. Das ist der rechte Läufer. Sie spielen also mit anderen Rückennummern als bei uns in Deutschland üblich. Hier haben die Verteidiger die Nummern 2 und 4. Und Mittelläufer Germano trägt die Nummer 3. Jetzt pfeifen die Zuschauer, weil ihrer Meinung nach der Einwurf zu Unrecht an die Portugiesen vergeben wird. Aber ein Einwurf in der eigenen Hälfte sollte man nicht zu hoch einkalkulieren. Er ist auch sofort wieder von den Nürnbergern abgefangen worden. Zenger zu Strehl. Strehl steuert den 60 Meter Raum an. Zu Flachenecker. Schuss am Tor vorbei. Es war gar kein richtiger Schuss mehr. Ich glaube, Flachenecker war sich selbst unschlüssig, als er völlig frei von Strehl die Vorlage bekommen. Soll ich schießen, soll ich wieder nach links herausgeben zu Müller, der mitgelaufen war. Und da wurde dann genau ein Mittelding daraus. Ein halber Schuss, eine halbe Vorlage und sie streicht vorbei am Tor ins Aus. Abstoß von Pereira, keiner der gefürchteten 80 Meter Weiten, sondern nur bis in den Anstoßkreis hinein. Dort aufgenommen von Zenger, Zenger zu Reisch, Reisch dreht sich, lässt damit zwei Portugiesen leerlaufen und schlägt dann den Ball. Und das ist genau die richtige Maßnahme, wenn sie auch nicht immer sehr schön aussieht, über 40 Meter zurück zu Torwart Wabra. Denn hinter ihm waren sofort wieder die Portugiesen nachgelaufen. Oh, jetzt ist Gefahr im Verzug. Santana ist dabei. Gegen Derpfuß, vorbeigespielt, auf den linken Flügel zu Simoes. Simoes wird nach innen spielen, da kommt die Flanke. Kopfballversuch und Wabra. Mit beiden Fäusten ist der Schlussmann des deutschen Meisters in der Luft und am Ball und drückt ihn drüben ins Aus. Da ist noch ein Portugiese mit dem Rücken dazwischen gekommen. Einwurf für den deutschen Meister. Von Zenger auf dem rechten Flügel gespielt. Weiter an der Linie entlang bis zu Flachenecker. Flachenecker zu Morlock, Morlock zu Schreil. Der setzt nach gegen Germano. Und was der portugiesische Stopper da macht, das ist nicht ganz korrekt. Er lässt den Ball vor seinen Füßen herlaufen und schiebt mit dem Rücken den nachdrängenden Mittelstürmer der Nürnberger zurück. Einmal ist das bereits von Schiedsrichter Worten aus Schottland richtig gepfiffen worden. Diesmal aber war er nicht auf Ballhöhe und konnte das nicht genau beobachten. Jedenfalls nicht so gut wie wir hier von dem Tribünendach, von dem wir ja einen ausgezeichneten Blick haben. Ich glaube, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wie das Wetter hier ist. Es scheint die Sonne, es ist ein wunderschöner Tag. Es ist trotzdem kühl, aber es kann gar nicht kalt genug sein für die Nürnberger. Und viel weniger kalt wünschen es natürlich die Portugiesen, die bei 20 Grad über Null aus ihrer Heimat am Wochenende hierher geflogen sind. Und natürlich ein bisschen Mühe haben, sich an diese Kälte gerade zu gewöhnen. Das war von vornherein einkalkuliert als Vorteil für den deutschen Meister, ist es auch offensichtlich geworden. Denn von einer großartigen Spiellaune oder gar von einer Spielkonzentration beim portugiesischen Meister ist nichts zu sehen. Sie haben jetzt eine Einwurfmöglichkeit, die führen Sie aus durch Neto, den rechten Außenläufer. Seine Vorlage aber wird sofort zurückgepfiffen. Es gibt einen Freistoß für den ersten FC Nürnberg. Reisch gibt den Ball zu Torwart Wabra. Wabra zögert, weil jetzt erst wieder der etwas zurückgegangene Nürnberger Sturm sich postieren muss. Das ist geschehen. Der Ball läuft hinüber zu den Portugiesen bis zu Wild. Von Wild weiter zu Müller, von Müller zu Morlock. Morlock setzt nach gegen die Nummer 6, gegen Kavim. Aber kommt doch der Kapitän des deutschen Meisters zu kurz. Und die Portugiesen versuchen neu aufzubauen. Reisch ist sofort dazwischen, hat gestört. Er spielt eine großartige Partie. Der jüngste Nürnberger, der in dieser Mannschaft steht, hat den Ball wunderbar dem Portugiesen vom Fuß genommen, hat ihn dann vorlegen wollen in die rechte Verbindung hinein für Mittelstürmer Strehl. Aber ich möchte noch einmal sagen, es ist sehr, sehr schwer anzutreten. Wenn der Ball vorbei ist und man muss sich erst drehen, dann kostet das einfach eine Sekunde mehr, als es sonst auf Rasenboden üblich ist. Und diese Sekunde ist einfach zu viel. Da hat der Abwehrspieler die größere Möglichkeit. Jetzt kommen aber die Portugiesen von der rechten Seite mit ihrem Linksaußen nach innen. Und da steht Hilpert am Elfmeterpunkt ganz allein. Hinter ihm lauern zwei Portugiesen. Er hat abgewehrt, aber nur auf kurzen Wege. Ehe Reisch hinzuspucken kann, ist noch einmal die Nummer 11. Simoes am rechten Flügel an den Ball herangegangen. Versucht diesmal im Dribbling an Hilpert vorbeizuziehen, aber das gelingt ihm nicht. Der Nürnberger ist nachgegangen, nimmt ihm den Ball ab und spielt ihn wieder zu Wabra zurück. Sehr aufmerksam ist der deutsche Meister auf jeder Position. Er lässt sich auf kein Geplänkel ein. Er muss ganz klar die Direktive bekommen haben. Wir machen hier keine Spielerei, sondern wir spielen mit allem Ernst und mit aller Konzentration. Und das ist genau das Richtige, um diese ein bisschen ballverliebten und zum Teil auch etwas überheblichen Spieler aus Lissabon zu halten. Diesmal ist ein Fehlpass von Reisch hängen geblieben. Bei Santana. Santana weiter zu Aguas, den 30-jährigen Mittelstürmer. Der von Wenauer gestört. Wenauer nimmt ihn auf den Ball ab, gibt dann zurück und hatte nicht gesehen, dass noch einmal Simoes vom linken Flügel nachgesetzt war. Aber der Ball ist schon bei Wabra in sicherer Obhut. Herausgeschlagen über 60 Meter. Dort versucht Flachenecker sich im Kopfballduell mit dem linken Verteidiger Cruz. Nimmt dabei den Ellbogen zu Hilfe und damit gibt es Freistoß für Benfica Lissabon. Mit 2:1 Toren führt der erste FC Nürnberg als deutscher Fußballmeister gegen den Europacup-Verteidiger Benfica Lissabon. Ein Ergebnis, meine Damen und Herren, ich möchte es für Sie nochmal sagen, die Sie sich vielleicht jetzt erst einschalten, das durchaus nicht dem Spielverlauf entspricht, sondern wenn es hier 4 oder gar 5:1, das ist nicht übertrieben, für die Nürnberger stehen würde, dann wäre genau das der Ausdruck der Überlegenheit und vor allem der herausgespielten Chancen. Aber beim Fußball zählen die Tore und vor allen Dingen müssen einfach bei aller Entschuldigung durch den schwer zu bespielenden Boden solche Chancen genutzt werden. Und das haben die Nürnberger in der ersten Halbzeit nicht getan. Ein bisschen Glück stand dabei auch auf Seiten der Portugiesen. Aber jetzt greift der deutsche Meister an mit Wild. Wild, oh, das ist doch schon wieder faul. Faul von Kavim, der Wild erneut nicht halten kann und von hinten ihm auf den Rücken springt und ihn umrempelt. Sofort hat Schiedsrichter Worten gepfiffen und das muss der schottische Unparteiische gleich noch einmal tun. Denn diesmal geht Cruz gegen Zenger in die Beine hinein und noch einmal Freistoß. Diesmal schon an der 16-Meter-Linie und das war eine große Möglichkeit. Die Nürnberger hatten schnell ausgeführt, aber da Schiedsrichter Worten noch dabei war, den Portugiesen, der faul gespielt hatte, zu ermahnen, muss er natürlich zurückpfeifen. Also noch einmal Ausführung des Freistoßes. Entfernung zum Tor, etwa 30 Meter, halbrechte Position. Nach innen gespielt von Zenger zu Reisch, beide Außenläufer im Direktspiel. Noch einmal zu Zenger auf den rechten Flügel, der stoppt den Ball genau an der gleichen Marke. Jetzt gibt er nach innen, Pereira ist draußen mit einer Faust. Genau vor die Füße von Reisch. Reisch aus dem Hinterhalt. Und diesmal geht der Kopf von Germano hoch. Germanos Ball bis zu Flachenecker. Nochmal mit dem Fuß Germano. Von hinten geschossen von Zenger. Nochmal von Flachenecker. Eine tolle Szene im 16-Meter-Raum. Und Germano muss zur Ecke schieben. Der deutsche Meister heizt den Portugiesen ein. Geschossen hatten sie aus allen Rohren. Von allen Seiten. Und immer wieder war Germano der Mann, der hineinsprang. Der jetzt wirklich zu einer großen zentralen Figur dort hinten wird. Da kommt die Ecke nach innen. Und nein, nicht erneuter Eckball. Das war der Kopf von Strehl, der höher sprang als die Faust von Pereira und den Ball am Pfosten vorbeidrückte. Abschlag also vom portugiesischen Schlussmann. 2:1 führt der deutsche Meister. Das ist nur ein Tor Vorsprung. Und man sagt ja immer, er wird mehr brauchen, um dann unten in Lissabon bestehen zu können. Das kann so sein, das muss aber gar nicht. Er kann dort unten auch gewinnen. Vielleicht aber gelingt es ihm doch noch, seine Überlegenheit umzumünzen in Tore. Denn diese Überlegenheit ist einfach nicht zu übersehen. Die Portugiesen kommen kaum noch aus ihrer Hälfte. Und wenn, dann kommen sie mit ein, zwei Mann nach drüben und versuchen also mit diesen Einzelaktionen, die nicht mehr sind als ein Störfeuer, zu Erfolgen zu kommen. Dagegen ist immer wieder die kompakte Angriffsreihe des Clubs da. Jetzt schon wieder Morlock zu Strehl, Strehl zu Morlock, Morlock zu Strehl. Am 16-Meter-Raum der Angriffsführer der Nürnberger schießt in die Abwehr hinein, zurückgespielt. Oh, das wäre beinahe geglückt, als Wild das erkannte und hineinzuspringen versuchte. Dann wäre er allein mit dem Ball vor Pereira gewesen. Aber er kommt ins Rutschen, der Halbstürmer des ersten FC Nürnberg, und kann den Ball nicht mehr erreichen. 2:1 führt der deutsche Meister gegen Benfica Lissabon. Die Nürnberger versuchen, zu weiteren Erfolgen zu kommen. Sie wissen, dass sie noch durchaus die Möglichkeit dazu haben, dass es überhaupt nicht etwa hier es an der Zeit wäre, in die Defensive zurückzugehen. Denn hier hat bisher nur einer zu verteidigen, und das ist der Europacup-Verteidiger aus Lissabon. Der Schlussmann der Nürnberger hat da rausgeworfen vor die Füße von Reisch. Reisch muss sich heftig einsetzen, um einen zu weit rollenden Ball noch zu erreichen. Das gelingt ihm. Der Ball kommt zu Morlock, von Morlock zu Strehl. Strehl überläuft die Mittellinie. Der hochgewachsene, blonde Angriffsführer des deutschen Fußballmeisters steht von zwei Mann beschattet und weiß nicht, wen er anspielen soll. Jetzt kommt Max von Morlock ihm zu Hilfe. Morlocks Ball ist sofort wieder bis zu Müller gegangen. Müller lässt sofort durch einen Drehball Kruse aussteigen, bringt dann den Ball nach innen herein für Flachenecker. Flachenecker versucht zu dribbeln, an seinem Mann vorüberzukommen. Das gelingt nicht im ersten Ansturm. Da kommt sogar noch der Linksaußen, das ist Simoes zurück. Kann es aber nicht verhindern, dass Flachenecker den Ball weiterbringt bis zum Verteidiger, bis zu Derpfuß. Derpfuß wieder in Richtung 16-Meter-Raum, bis vor die Füße von Zenger. Zenger auf den Flügel heraus zu Müller, der ist völlig frei. Steuert jetzt 6 Meter vor dem Tor gegen das Tor. Schießt doch, und er schießt nicht, er hebt den Ball nach innen. Und Germano hat abköpfen können, und dann kommt der Nachschuss von Strehl, der eine ganz sichere Angelegenheit für Pereira ist. Ein bisschen scheint nun auch die Kraft beim deutschen Meister nachzulassen. Dieses Spiel hat Kraft gekostet auf diesem Boden. Macht jedes Antreten Mühe, jedes sich Abbremsen kostet erneute Muskelkraft. Und die Nürnberger haben voll offensiv von der ersten Spielminute an gespielt in dieser Partie. Und wenn sie jetzt mit 2:1 führen, dann können die Portugiesen von einem großen Glück sprechen, dass es so knapp geblieben ist. Noch aber ist das Spiel nicht aus. Flachenecker schießt wieder aus der Ferne ins Tor, hinein. Na, also was soll ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren? Das kann man gar nicht beschreiben, was sich hier tut. Raketen jagen sie in die Luft. Menschen, die sich überhaupt nicht kennen sonst unter der Woche, liegen sich in den Armen. Flachenecker schießt aus 20 Meter Entfernung, genau von der gleichen Marke wie in der ersten Halbzeit auf der anderen Seite. Pereira, der mich ganz und gar nicht überzeugt hat, als internationaler Torwart, lässt diesen Ball unter sich durchrutschen ins Tor hinein. Deutschlands Fußballmeister, 1. FC Nürnberg, führt gegen den Europacup-Verteidiger Benfica Lissabon mit 3:1 Toren. Und das ist eine Bestätigung dessen, was ich sagte. Die Portugiesen sollen heilfroh sein, wenn sie so knapp geschoren nur davonkommen. Viel größere, viel klarere, viel reifere Chancen hatten die Nürnberger. um dieses Ergebnis viel eindeutiger zu gestalten. Und eigentlich solche Sonntagsschüsse müssen dazu verhelfen, um die längst fälligen Tore zu erzielen. Abschlag von Pereira, aufgenommen von Zenger, bis vor die Füße von Coluna. Auch Coluna, der lange nicht die Erwartungen erfüllen konnte, die man in ihn gesetzt hatte, weil es ja hieß, er hätte einen unwahrscheinlichen Schuss und würde auch aus jeder Situation schießen. Er wäre ein Mann, der alles könnte, aufbauen, schießen, dribbeln. Aber alles von dem hat er nicht gezeigt. Er ist auch nicht ein einziges Mal richtig zum Schuss gekommen. So genau wurden einfach alle Angriffsspieler aus Lissabon markiert durch die aufmerksame Abwehr, dem Paradestück des deutschen Fußballmeisters. Aber der Sturm ist dieses Mal genauso stark gewesen. Alle fünf haben sie eine große Leistung vollbracht und haben die portugiesische Abwehr, in der also der Raum und nicht der Mann gedeckt wurde, mehr als einmal restlos auseinandergespielt gehabt. Jetzt noch einmal die Portugiesen mit Santana. Obacht geben. Wenauer mit Kopfball. Vor die Füße von Reis. Der kann den Ball nicht erreichen. Dafür kommt Coluna. Coluna zu der Nummer 5, zu Netto. Netto zum anderen Außenläufer, zu Kavem. Der schießt Wenauer an, weil der sofort wieder angegriffen hat. Wenauers Abpraller bei Strehl. Strehl auf den Flügel zu Flachenecker. Zu dritt sind sie gegen 4 Abwehrspieler. Flachenecker, Wild und Strehl. Und jetzt Müller auf den linken Flügel. Jetzt 4 gegen 4. Müller nimmt den Ball unter Kontrolle. Lässt ihn dann noch einmal ein bisschen herausdrücken, weil er glaubt, er wird von Germano angegriffen werden. Jetzt kommt der Flankenball zu Maxel Morlock, aber der kommt nicht hoch genug bei diesem Kopfballversuch. Nachschuss von Reisch. Reisch vor Strehl zu Morlock. Morlock zieht und auf der Linie liegt Pereira. Lässt den Ball hochspringen und er kommt genau wieder auf den Schlussmann, der bereits schon geschlagen schien, herunter, und er kann ihn festhalten. Es bleibt beim 3:1 nach dieser Möglichkeit durch Morlock. Noch einmal die Portugiesen am linken Flügel mit Augusto. Augusto als Rechtsaußen auf der anderen Seite. Wird verfolgt von Zenger und jetzt von Wenauer. Da kommt auch noch Wilpert und der drischt den Ball ins Aus. Die 90 Minuten sind um und jeden Augenblick muss Schiedsrichter Wharton aus Schottland dieses begeisternde Spiel abpfeifen. 45.000 Menschen stehen, es sitzt keiner mehr hier im Stadion. Alle warten sie auf den Schlusspfiff und da ist er. Ein schönes Spiel, ein Spiel ganz und gar getragen vom Angriffsschwung des deutschen Fußballmeisters, ist vor 45.000 Zuschauern, von denen jetzt ein großer Teil in seiner Begeisterung auf das Spielfeld stürmt, zu Ende gegangen. Deutschlands Fußballmeister 1. FC Nürnberg schlägt in der ersten Begegnung auf eigenem Platz den Europacup-Gewinner des letzten Jahres, Benfica Lissabon, vollauf verdient mit 3:1 Toren, Halbzeit 2:1. Die Torschützen 1:0 durch den linken Läufer Kavem aus Lissabon, 1:1 30. Minute durch Flachenecker, 38. Minute 2:1 durch Mittelstürmer Strehl und schließlich das 3:1 wieder durch 20 Meter Flachschuss des Rechtsaußen Flachenecker. 3:1 gewinnt der 1. FC Nürnberg über Benfica Lissabon und muss nun am 22. Februar in die portugiesische Hauptstadt. Beginnen wir die Reihe unserer Interviews mit dem absoluten Fußballfachmann, also mit Ihnen, Herr Bundestrainer Sepp Herberger. Obwohl Sie gerade herübergedeutet haben, Sie meinen also damit Herr Postminister Stücklen oder Herr Dr. Urschlechter als Oberbürgermeister sollten die Rolle des Fachmanns übernehmen? Ja, dazu möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Sie wollen was vom Spiel wissen, oder? Ja, genau. Ja, die Bodenverhältnisse waren denkbar schlecht. Sie waren so, dass man vor dem Bekenntnis beider Mannschaften, dass man sich sagen konnte, wenn die Nürnberger als Mannschaft ihr Spiel aufziehen, werden sie wahrscheinlich zum Schluss Sieger sein. Wenn es auf die Einzelleistungen ankam, dann hatte nach meiner Meinung vor dem Spiel, hatten die Portugiesen eine besondere Chance, weil ich sie kenne vom Endspiel her, wo sie sind hoch trainiert und sind äußerst geschickt, auch das Temperament, alle diese Dinge spielen mit. Aber wir haben ja gesehen, dass der Club als Mannschaft, die das Spiel streckenweise klar beherrschte und mit etwas Glück auch einen klareren Sieg für sich hätte herausholen können. Glauben Sie nicht auch, Herr Herberger, dass die Portugiesen ein bisschen ungeschickt und auch leichtsinnig in der Abwehr waren? Mir kamen sie vor, als hätten sie nicht genau genug den Mann gedeckt. Die Portugiesen waren in der Manndeckung gar nicht so schlecht, aber sie haben sich gegenseitig nicht gedeckt. Sie waren am Mann gestanden, haben den Mann gedeckt. Ich nehme an, dass sie da entsprechende Anweisungen hatten und hatten dabei eins vergessen, dass es nicht nur gilt, den Mann zu decken, sondern dass auch der Raum zu schützen ist. Deshalb hat auch der Club immer wieder quer und steil spielen können. Deshalb kamen auch für die Portugiesen diese gefährlichen Situationen heraus. Sie werden Ihre Kandidaten ein bisschen genauer beobachtet haben. Was halten Sie von Wehnauer nach der heutigen Leistung auf so schwierigem Boden? Na gut, Wehnauer hatte es als großer, starker Mann auf diesem Boden natürlich besonders schwer. Ich persönlich hätte es gerne, wenn er besser, dichter bei seinem Gegenspieler bliebe. Mir hat gut gefallen in der ersten Halbzeit Strehl, der keiner der schnellsten ist, aber der schnell spielt, weil er den Ball laufen lässt. Der spielt direkt und hat da also, sagen wir mal, nach der Auffassung gespielt, die wir in der Nationalmannschaft vertreten. Und er hat mir besonders in der ersten Halbzeit gut gefallen, besonders dann auch, wenn man bedenkt, dass er seit Wochen an einer Verletzung laboriert und nicht in allerbester Kondition sein kann. Ganz im Allgemeinen sind Sie also mit der Leistung des deutschen Meisters im heutigen Spiel zufrieden? Als Mannschaft sehr gut. Wenn ich hinter dem Nürnberger Tor gesessen hätte, wäre es doch ein bisschen mulmig geworden, wenn ich gesehen hätte, wie die Hintermannschaft da am Ball alles für Kunststückchen macht, die allzu leicht hätten ins Auge gehen können. Also der Reich ist ein lieber, netter Kerl und ein großartiger Spieler, aber er ist mir zu leichtsinnig. Ja, aber er ist auch noch sehr jung, Herr Herberger, nicht? Ich sage nichts dagegen, ich muss noch einen Maßstab anlegen. Ja, bei mir ist die Frage, kann man im Länderkampf in diesen Spielen, die jetzt anstehen, über diese Leute einfach so hereinbauen? Der Reich ist sicher ein kommender Mann. Er kehrt mit zum Kreis der Spieler, aus dem die Mannschaft für Chile gewonnen wird. Aber wir müssen uns da noch über manche Dinge unterhalten. Ich bin überzeugt, Sie werden ihm, wenn es an der Zeit ist, die Ohren stutzen. Ach, er ist am Kurs und er ist ja ehrgeizig dabei. Und wir schätzen ihn alle sehr, als Spieler und als Mensch. Und er hat seine Chance, aber was gesagt werden muss. Muss gesagt werden. Ja, Herr Minister Stücklen, Sie sind oft genug im Stadion hier. Ich habe Sie oft genug auf den Zuschauerreihen gesehen. Sind Sie heute mal mit dem Club zufrieden? In der letzten Zeit konnte man es ja nicht immer sein. Ja, ich bin also heute mit dem Club natürlich sehr zufrieden. Es war ein begeisterndes Spiel. Und der Club hat wirklich durch seine eindeutig überlegene Mannschaftsleistung das Spiel gewonnen. Und wenn er ein bisschen Glück gehabt hätte, dann könnte das Spiel genauso gut 4-1, 5-1 oder 6-1 geheißen. Die Meinung wird allgemein vertreten und die dürfte auch durchaus stimmen. Und trotz des schweren Bodens war das wirklich ein hervorragendes Spiel. Und dass die Fairness so eingehalten worden ist, begeistert jedes Fußballerherz. Und dass der Club gewonnen hat, natürlich meins besonders. Ja. Wollen wir heute schon einen Tipp riskieren für das Rückspiel am 22. Februar? Lissabon wird es sehr schwer haben, mit 3 Toren zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass der Club von Lissabon als Teilnehmer für die nächste Runde zurückkehrt. Na, Herr Dr. Urschlechter, dann müssen Sie als Oberbürgermeister sich wieder auf einen mächtigen Empfang hier in Nürnberg bereit machen. Das haben Sie ja schon, da haben Sie ja schon ein bisschen Routine von der deutschen Meisterschaft her. Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass unser erster FCN heute so gut abgeschnitten hat, gewonnen hat. Dieser Stolz ist für uns selbstverständlich, da wir ja die Heimatstadt unseres ersten FCN sind. Und wir wissen, welcher große Mannschaftsgeist in diesem Team des ersten FCN, dieser Fußballmannschaft, steckt. Wir freuen uns darüber, dass gegen eine sehr gute Mannschaft, nämlich Benfica Portugal, heute der Club diesen Sieg erringen konnte. Und alle Nürnberger, die heute da waren, werden genauso wie ich stolz auf ihren ersten FCN sein. Und was wir wünschen, ist eines, dass das Rückspiel in Lissabon ebenfalls erfolgreich für den ersten FCN ausgehen wird, sodass wir unserer Mannschaft wiederum in Nürnberg dann den Empfang bieten können, den sie als selbstverständlich von uns erwarten kann. Na, Heiner Stuhlfort, heute sind mal die Sorgenfalten ein bisschen geglättet, sonst haben Sie oft geknurrt in den letzten Wochen. Heute sind Sie zufrieden. Na, ich will Ihnen was Schönes sagen. Also mein Tipp war ja schon vorher festgestanden. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass der erste Fußballclub hier in Nürnberg verlieren kann. Schon aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, dass das Mannschaftsgefüge des ersten Fußballclub Nürnberg so ausgezeichnet ist, dass da auch Erfolge kommen müssen. Das hat sich ja in den letzten 1,5 Jahren schon gezeigt. Und ich glaube bestimmt, wenn die Mannschaft so im Geist bleibt, wie sie jetzt momentan ist, ist auch in Lissabon für den ersten Fußballclub eine große Chance. Und ich glaube dann, das nächste Spiel wieder in Nürnberg bestreiten zu können, damit die Nürnberger wieder ein sehr gutes Fußballspiel sehen, so wie sie es heute auch gesehen haben. Dazu wünsche ich meiner Mannschaft, den ersten Fußballclub, bei dem ich ja auch schon einige Jahre dabei bin, etwa, alles Gute und viel Glück für die nächsten Spiele. Herr Klitsch, Sie sind eigentlich ein völlig abseits stehender Beobachter. Sie sind Ungar, Sie haben bei MTK, oder verwechsel ich das jetzt? Ferenc Város waren Sie und Béla Gutmann, der Trainer, MTK. War bei MTK. Sie sind also Ungar und Sie haben dieses Spiel trotzdem mit Interesse verfolgt. Was ist Ihre Meinung? Doch zumindest ein verdienter Sieg des ersten FC Nürnberg? Bitte schön, ich habe das Spiel beobachtet von der ersten Minute bis der letzten Minute. Ich kenne die Transitionen von FC Club Nürnberg. FC Nürnberg ist eine Mannschaft, was hat er jetzt gezeigt? Wie muss man mit Herz und Seele spielen? So habe ich FC Club immer gekannt. Der FC Nürnberg kann sehr gut Fußball spielen, in internationaler bekannt in ganzer Welt. Und ich freue mich sehr, heute hat rausgekommen der Schritt von FC Nürnberg. Und wenn ein bisschen mehr Glück, kann er gewinnen mit 4-5-1. Nun also noch die Stimmen der beiden Trainer. Zuerst Béla Gutmann, den Trainer der portugiesischen Mannschaft, und dann Herbert Wiedmeier vom 1. FC Nürnberg. So, Herr Gutmann, ich weiß, Sie sind als Trainer nach einer Niederlage gern erst einmal bei Ihrer Mannschaft, um sie ein bisschen aufzurichten. Ich glaube, es hat Sie doch schon schwer mitgenommen, dass Sie hier doch immerhin ziemlich glatt verloren haben. Nein, ich war vorbereitet. Dem Moment, wie ich angekommen bin, dann war ich noch nicht vorbereitet, vergangenen Samstag. Ja. Aber dem Moment, wo diese kolossale Kälte hier angetroffen und Schnee, ich war offen gesagt vorbereitet eventuell eine Katastrophe-Niederlage. Weil meine Spieler noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen und niemals am solchen Boden nicht nur Fußball gespielt, aber nicht einmal gar nichts. Niemals solcher Boden angetroffen. Eben, Herr Gutmann, die Mannschaft hat ja auch in keiner Phase des Spiels wirklich einmal zu einer Linie gefunden und da muss es ja eine Erklärung dafür geben. Eine ist natürlich, dass der erste FC Nürnberg wirklich sehr stark in dieses Spiel gekommen ist. Na, selbstverständlich. Der FC Nürnberg musste gut spielen, wenn wir schlecht gespielt haben. Ja. Es ist immer so. Ja. Wenn einer gut spielt, der andere spielt schwach. Man kann nur oder so gut kann spielen, sein, wie der andere. Es kann sein, dass einer gut gespielt und der andere noch besser gespielt. Das könnte auch sagen. Aber dieses Mal war nicht der Fall. Nürnberg hat verdient zu gewinnen. Und selbstverständlich, wie ich Ihnen gesagt habe, ich bin sehr zufrieden, dass wir nicht mehr Goal bekommen haben. Nun setzen Sie natürlich alles auf die Karte des Rückspiels. Es ist selbstverständlich. Natürlich, es wird der andere sein, dort, wenn wir Fußball spielen können. Und wünschen wir uns, dass es auch wieder ein faires und anständiges Spiel ist. Das ist sicher. Gut das nach Hause und auch Gruß an Ihre Mannschaft. Sie sollen nicht so sehr die Köpfe hängen lassen. Nein, absolut. Nein. Ich bin eine Trainer international und ich bin schon gewöhnt zu verlieren. Und ich kann gewinnen, aber ich bin auch ein guter Verlierer. Ja, das kann man nur bestätigen, glaube ich, Herr Wiedmeier, nach den Worten. Sie sind natürlich nun in der glücklichen Lage, die siegreiche Mannschaft zu vertreten. Naja, es ist so, wie Herr Gutmann sagt. Wir sind beeindruckt gewesen von der Fairness, wie die Benfica-Mannschaft die Niederlage hingenommen hat. Und wir wissen, dass Benfica wirklich mit einem Handicap in das Spiel gegangen ist, weil sie eben nicht mit Bodenfels und mit Kälte zu kämpfen hat. Aber darüber hinaus haben wir 3-1 gewonnen, das steht fest. Und das Rückspiel wird in Lissabon sein, das ist klar. Aber auch da werden wir versuchen zu beweisen, dass wir nicht nur durch das Handicap der Portugiesen gewonnen haben, sondern auch beweisen, dass wir tatsächlich Fußball spielen können.